Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches und willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenberg beginnt hier die Ausgabe Nummer 20 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Was erwartet uns heute? 2 Stunden Musik mit Punk, Rock und Metal aus Spanien. Hier kannst du die aktuelle spanische Szene kennenlernen. Es gibt übrigens ein paar Bands, die euch heute Abend begrüßen möchten. Einer macht es sogar auf Deutsch. Bis 22 Uhr mit Neuheiten und ein paar alte Klassiker. Ab jetzt könnt ihr auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada die Playlist mit Verlinkungen zu der Band sehen. Wir starten mit der guten Laune von Drollery mit seinen Punk and Roll aus dem EP Karl Banok. Titel inspiriert natürlich aus den Monty Python an der Holy Grail. Sie singen über Filme der Serie B, Science Fiction, Monstern und auch über eigenen alltäglichen Situationen mit einem Hauch von Humor. Wir hören jetzt sofort Vino de Lejos von Drollery. La vida de los esclavos. nos arrastramos y otros sueñan con ello. Unos se desesperan, otros se suicidan buscando una manera de librarse de esto, de una vida de esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida. Gatillazo aus dem Album von 2013, Esclavos del Siglo XXI. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Ja, ganz genau. Hey, ein Moment, Tommy von Ratones Colorados aus Madrid möchte euch etwas sagen. Hallo, wir sind die Ratones Colorados aus Madrid und möchten Merche, ihrer fabelhaften Radioshow Mixtape des OS Radios, und allen ihren großartigen Zuhörern rockige Grüße schicken und massenhaft Gesundheit, Bier und Rock wünschen. Macht's gut! Encadenado al contrasentido. Estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. ¿no? Y das waren die Band Coacción aus dem Album Nueva Ira, präsentiert Mitte Januar. Es geht weiter mit einer sehr erfahrenen Band, die neulich Lieder, die sie mal gecovert haben, in verschiedenen Plattformen veröffentlicht haben. Ich rede über die Band aus Madrid, Sex Museum, und sein gecovertes Have Love Will Travel von The Sonics. Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Mal ehrlich, es ist großartig, was für gute Musik in der Posteingang von Mixtape bekomme. Auch ganz frisch ist der Single von der Band The Dry Mouths. Übrigens nach 7 Alben das erste Mal in Spanisch. Hier der Single Tech Nerds. Earths von The Dry Mouths hier in Mixtape in OS Radio 104,8. Hören wir nun die dritte Single von Magic, einem Projekt der Gitarristen und Produzenten Manolo Arias und des Sängers Gilles Keith Ramirez. Sie kennen sich seit ca. 3 Jahrzehnten und nutzen die Planänderungen aufgrund der Pandemie, um gemeinsam in 12 Monaten 12 Versionen unter dem Titel Covers in Isolation zu veröffentlichen. Klassiker der 60er und der 70er Jahre, die auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Für diese dritte Single bekommen außerdem noch Unterstützung vom Sänger Danny Vaughan für den großen Klassiker Show Me the Way von Peter Frampton. Ain't no one to relate to. Das ist Mixtape bis 22 Uhr, Samstag alle vier Wochen hier im OS Radio mit ganze zwei Stunden für den spanischen Punk, Rock und Metal. Heute wieder mit unglaublich vielen tollen Neuheiten und ich freue mich, dass du dabei bist und die Sendung hörst. Im April kommt der allererste Album der Band aus Almeria, Stay to Sleep. Der Titel wird Blow a Wish heißen und davon haben wir der vierte Single bekommen. Wir hören hier Puppet. Yeah. espejo, pues puede que empiece a llorar. De mañana me voy hacia el frente, mi guerra tendré que librar y por fin cambiaré. Volveré vencedor, hoy ya no me veréis nunca más. Es igual, estaremos muy bien, estaremos muy bien. Las murallas son altas, así que el impulso es el mismo, yo sé. Estás en hier ist die Band Acero, sein Album La Muerte está echada veröffentlicht haben. Hier mit dem Song Muy Bien mit der Sängerin und Gitarristin Isabel Marco. Wir machen weiter mit dem baskischen Gesang von der Hardrock-Band aus Vizcaya, Karzarot, mit dem Lied Lerteko Zorian. We'll be right back. Hi everybody, what's up listeners from Mixtape Radio? It's Miggy here, I'm the vocalist of a Spanish band Black Bomber, and I'm here to introduce you to our new album called Ball One. Just turn up the volume and enjoy, motherfuckers! Klingt der Rock'n'Roll von Black Bomber aus der Landschaft in Kastilien und León, El Bierzo, mit Isi Gallego am Schlagzeug, Javi Les Paul und Pedro Megaterion an der Gitarre, Miggy Albatros im Gesang und am Bass Roberto Prieto. Ihr könnt dieses Album auf blackbomber.bandcamp.com finden. Das ist Mixtape. Mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Oh ja, dieses Album war sowas von erwartet und jetzt gefeiert. Angelus Apatrida, wir hören Indoctrinate. Intoxicate, snake talks to you. Das ist Mixtape in OS Radio. Walking back to own up town. The sky, we're falling. Synchronicle aus dem Album Forevermore. Wir haben Torn Soul gehört. Zur Erinnerung, auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada könnt ihr die Playlist schon finden. Wir hören noch ein Lied von der Band The Groggy Dogs, eine Mischung aus Piraten-Punk-Metal mit keltischem Einschlag. Aber bleibt bitte dran, um 21 Uhr bekommt ihr aktuelle Informationen von der Redaktion von OS Radio und gleich danach bin ich wieder da mit euch bis 22 Uhr mit mehr Bands aus Spanien hier in Mixtape. Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit weiteren 15 Liedern, oder das hoffe ich, dass es klappt, von Bands aus Spanien. Wir fangen an mit Punk Rock aus Mallorca von We The Riot aus dem neuesten EP mit One Minute Lifetime. Partimos fica rechazo, puñetas igual. Con ropa que sin ella, pene o vagina, me enganché a tu cabeza. Ey, tú, ¿quieres hablar de relaciones libres? Construye algo firme. Lo maté. Ay, vuelvo a estar triste otra vez. Me debato la existencia, no sé si solo me toca vivir. Pero busco la frecuencia que pueda con mis ansiedades, mis complejos, mis problemas en el sexo, mis mentales, problemas mentales, mis enredos, mis manías y mis gestos. Se me olvidó cuidarme, yeah, yeah, yeah. Se me olvidó cuidarme, yeah, de ti. Se me olvidó pensar un poco. Se me olvidó cerrar antes de salir. Se me olvidó que el enfermo es el mundo. Me juro que no pierdo ni un segundo en explicar por qué me siento así. Se me olvidó cuidarme, yeah, yeah, yeah, yeah, una interesante band, Mafalda, mit necesarias pero absurdas. Yeah. Sí, ich glaube, es ist Zeit, wieder mal Escape hier in Mixtape zu hören. Intifada. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés. es el puto rock and roll. Dan las 7 en punto, ruge mi reloj. Vaya pesadilla, qué sueño de horror. Yo que soy punk rocker, he soñado pop. Tocan gafapasta con sus amplis box. Corro a mi garaje, busco en el arcón mi vieja guitarra de Johnny Ramón. Colegas, y maldigo a Dios. Venid ahora mismo, necesito rock. Junta a tus colegas en una cochera. Haz lo que te guste sin tener ni idea. Viste, te elegante, viste a tu manera. Que no te distracen, que eres una fiera. Es el puto rock and roll. Es el puto rock and roll. En el arcón, odio mis vinilos de los New York Dolls. Yo tengo principios, no traiciono al rock, pero vaya moña, me planteo el pop. Vuelvo a despertarte, el nuevo es un horror. Corro a revisar en mi querido arcón. Viel Humor und gute Laune von Trujas mit el puto Rock and Roll. Wir lassen kurz zur Seite die Neuheiten hier in Mixtape, um eine der Klassiker aus den spanischen Heavy Metal Szene der 80er. Vamos muy bien von Obús. Vamos amigo mío. Das Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. It's so hard to lose your hair, that I'm not gonna try. Leaving always your sofa. In my bed while asleep, I caught your name in my dreams. Crazy love cannot be. Also ihr könnt mal schätzen, woher diese Hard-Rock-Band kommt. Sie sind Silveranto mit dem Single von 2020 How Long aus Sevilla. Wir reisen wieder weiter zurück in der Zeit bis 1997, um Sociedad Alcohólica zu hören. Cuando en ellos nadie hay. rodillas estás, rodeado de ropa sucia. La mano que tienes extendida nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. De frío, de cansancio y algo más, las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, y cuesta tanto. Oh,

Muchas gracias, Diego. Aus dem Evil Mind Pieces von Scapeland haben wir das erste Lied der Album Evil gehört. Wir hatten vor dem Lied den Gruß für euch von dem Gitarrist und Hauptkomponist der Band Diego. Übrigens, die spanische Ausgabe von Metal Hammer vor Februar hat die Band ganze 4 Seiten gewidmet. Vamos? Vamos nach Barcelona, um die Band Born in Exile zu hören. Hier mit Cigarette aus dem neuesten Album Transcendence. Times were Tape in OS Radio. Natürlich gern viel früher die allererste EP aufgenommen, aber 2020 war auf jeden Fall ein Jahr, die viele Pläne geändert hat. Endlich ist da der EP von Breathe Again mit dem Song Elixir. Wir fahren zurück nach Gipuzkoa, um Sayago Aid mit dem Song Abiadan zu hören. Gasolina usen sakaran Espiruaren Gasolina usen sakaran Abiadan, yeah! Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Wieder mal in Mixtape, die spanische Band Mind Driller, hier mit dem neuesten Album Involution, veröffentlicht vor circa 6 Wochen. Es ist fast 22 Uhr und die Zeit ist gekommen, um mich zu verabschieden. In 4 Wochen, also am 3. April, bin ich wieder da mit mehr Bands aus Spanien. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da bist und die Sendung hörst. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Wenn du die ein bisschen etwas Näheres von der Band kennenlernen möchtest, wenn du wissen möchtest, was ich alles hier und heute gespielt habe, schaue die Playlist auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Errada. Genieß den Samstagabend noch. Wir hören noch die Frauenband aus Galicien, Agoraphobia, mit The World Is Dying. Und wenn es noch mit der Zeit klappt, Negu Gorriak mit Gora Herria. Saludos de Mercedes Herrada. Buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Yeah. chicas.